einem Prunkbau aus Granit. Durch Absperrungen über das leere Pflaster des Roten Platzes in das Dunkel des Schreins. Das weiße Gesicht eines Soldaten, mechanisch den Weg weisend. Nicht stehen bleiben. Plötzlich geblendet in der Halle stehend, der Glaskasten. Rote Fahnen aus rotem Marmor. Nicht stehen bleiben. Ein kleiner Mann wie aus Wachs, in einem ungetragenen Anzug. Unwirklich wie ein Pharao. Nicht stehen bleiben. Die Sache hätte klappen können. Mit Terror zu enden, allen Terror. Mit Ausbeutung zu beenden, die Ausbeutung. Mit einem Imperium zu besiegen, den Imperialismus. Schlag schneller, Genossen. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben jetzt. Rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Elektrizität wie zum Sport auf die Idee des Hirns beraubt, in Schneewittchen hart. Liegt da die geschrumpfte Hülle eines Giganten? Und genau um den geht es heute. 150 Jahre Lenin. Mit Beiträgen von Dietmar Dart, Georg Fülbert und René Philopp-Miller. Unter dem Titel »Wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen«. Großartiger Führer der Proletarias. Der Führer des was? Nun, der Pro des geprügelten, getretenen armen Volkes. Nun schläft seinen Schlaf. Die Zeit rast fort, bloß selbst. Selbst vergessen. Es liegen mindestens 100 Gründe vor, weshalb die Menschheit von Glück sagen kann, dass es Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, gegeben hat. Und mindestens nochmal 100 dafür, dass sie sich wünschen muss, es gäbe ihn wieder. Auf dem Roten Platz in Moskau hat man ihn in einem Prunkbau aus Granit, Marmor, Porphyr und gutem Willen zur Ruhe gebettet. Das war wohl als kleine Entschädigung für die vielfältigen Mühen gedacht, die er sich im Interesse der Menschheit aufgebürdet hat. Diese Mühen sind allerdings, wie man leicht einsieht, wenn man die Nachrichten verfolgt, längst nicht vorbei. Was an Lenin lebendig bleibt, schafft glücklicherweise immerfort irgendwo neue Tatsachen und spült viel Unsinn aus den Köpfen. Das bleibt nötig. Von den erwähnten mindestens 200 Gründen möchte ich, weil sich der Geburtstag des unersetzlichen Mannes am 22. April 2020 zum 150. Mal jährt, rasch 10 vorstellen. Sie haben vielfach eher indirekt mit seiner größten Leistung zu tun, dem Anstoß und der mitverantwortlichen Leitung der großen sozialistischen Oktoberrevolution des Jahres 1917. Erstens wusste Lenin, dass es verschiedene Arten umstürzlerischer Arbeit gibt und unterschied sie nach funktionalen und instrumentellen Kriterien. Diese Kriterien werden heute einer Linken, die sich für ein rein ethisches Projekt halten soll, immer wieder vom Schimpf der Gegenseite, aber unglücklicherweise auch von allerlei komischen Heiligen in den eigenen Reihen mies gemacht. als sich in Lenins Umfeld während einer Phase, die noch nicht klar zu erkennen gab, ob daraus eine revolutionäre Situation werden wollte oder nicht, Tröpfe meldeten, die grundsätzlich in keinem Parlament arbeiten wollten, das der Zar und später die wankende bürgerliche Macht bereitstellte, stieß er diesen Leuten ebenso harsch Bescheid wie umgekehrt anderen, die überhaupt nur noch in den hohen Häusern der verfassungsmäßig bürgerlichen oder spätabsolutistischen Legislative Politik machen und deshalb illegale Wühlabteilungen freiwillig liquidieren wollten. Die beiden Sorten Dummheit, mit denen Lenin sich da anlegte, hat man seither immer mal wieder gegeneinander in Stellung gebracht. Wer die Fetischisierung bestimmter Kampfesweisen, konspirativ, parlamentarisch, spontan, von langer Hand und so weiter zulässt, endet jedes Mal wie die Grünen, bei denen das unvermittelte Gegeneinander sogenannter Fundis und sogenannter Realos bekanntlich die tragische Ouvertüre zur übelsten deutschen Opportunismusfarce seit dem gigantischen Versagen der SPD zwischen 1914 und 1920 abgab. Zweitens hatte Lenin einen ehrfurchtgebietenden Sinn für Medienfragen. Er gewann seine nützlichsten Unterscheidungen und Vergleichsmaßstäbe gerade aus inhaltlichen Überlegungen und eben nicht, wie heute üblich, aus dem hypnotisierten Glotzen auf die Technik abgezogenen Überlegungen. Lenin war, noch bevor er daran ging, Plattformen und Formate zu bespielen, strahlend klar, dass revolutionäre Mitteilungen grundsätzlich mindestens drei politischen Ebenen zugeordnet werden können. Der programmatischen, wohin will man überhaupt? Der strategischen, wie kommt man mit den vorhandenen Mitteln und bei den gegebenen Feinden dorthin? Und der taktischen, was muss auf welche Weise bis morgen Mittag bekannt gegeben und erledigt sein? Weil es diese drei Gesichtskreise gibt, braucht man unterschiedlich organisierte Instrumente der Aufklärung, des Begriffsabgleichs und der Handlungskoordination. So arbeitete Lenin bei der Vorbereitung und Gestaltung dessen, was dann bald Bolschewismus heißen sollte, medial dreigliedrig. Ab 1900 gab es die Untergrundzeitung Iskra, für ganz Russland zunächst in Leipzig gedruckt, damit das Programm bekannt werde. Im Jahr darauf erschien erstmals die legale russische marxistische Theoriezeitschrift Sarja, in welcher strategierelevante Denkarbeit geleistet wurde. Und abermals binnen Jahresfrist war das wunderbare Buch Was tun? Fertig, in dem aus Programm und Strategie einige der genialsten Folgerungen für die richtige Taktik gezogen wurden, die je irgendwem eingefallen sind. Damit soll nicht gesagt sein, dass die jeweiligen Zuordnungen, die Lenin fand, zu Dogmen zu erklären sind. Man kann eine verbotene Zeitung auch taktisch nutzen und ein Buch ist kein schlechtes Gefäß für ein Programm. Entscheidend aber war, dass Lenin überhaupt mehrgleisig zu publizieren wusste und dabei mit den Formaten experimentiert hat. Wäre es nicht wunderbar, wenn sich ein paar Leute mit derartigem Funktionsbewusstsein einmal des Unterschieds zwischen Netz- und Printmedien für sozialistische Gegenwartsagitation annähmen? Drittens ist Lenin bis heute unübertroffen in der schwierigen, aber wertvollen Kunst, Widersprüche im feindlichen Lager zu erkennen und sofort zu nutzen. Hat er wirklich Geld vom deutschen Kaiser genommen, vermittelt über Parvus? Vielleicht nicht, es riecht nach Propaganda. Logistisch aber war zumindest eine wichtige Eisenbahnfahrt ein deutsches Geschenk. Den ewigen Freunden der Reinheit zuliebe, die es in umstürzlerischen Bewegungen immer wieder gibt, hätte er das eigentlich nicht annehmen dürfen. Wenn aber Putin ein paar Nüsschen springen ließe, um Trump Ungelegenheiten zu bereiten, soll das kommunistische Eichhörnchen die nicht nehmen? Und wenn Trump ein Forum nicht nur einen Horchposten spendieren würde, um einige in Deutschland ausgeheckte Europasauereien öffentlich zu machen, soll man das verschmähen? Weshalb? Weil solche Hilfe von außen bei Spiegel Online ausgeschlachtet würde und man in nationalen Verruf käme? Drauf gepfiffen. Nein, ernsthaft. Man soll nicht mit der antiimperialistischen Sammelbüchse in der Hand iranische Gegenden bereisen. Das überlasse man dem verrückten Herrn Elsässer. Aber was Lenin mit dem angeblichen deutschen Wohlwollen schließlich anstellte, hat ihm und dem Staat, den er mitschuf, jede deutsche Zuneigung rasch so gründlich verscherzt, dass der deutsche Imperialismus gut 15 Jahre nach Lenins Tod die grauenhafteste Militärmacht der jüngeren Geschichte nach Osten schickte, die dort dann so gründlich verdroschen wurde, dass man den Lärm noch heute hören kann, wenn man sich nicht gerade von Guido Knopp die Ohren hat zuschmieren lassen. Unterstützung von Feinden gegen Feinde annehmen? Warum nicht? Aber die schöne leninsche Regel dazu nie vergessen. Tu mit den Mitteln, die du dir verschaffen kannst, das, was du gesagt hast, und sage dabei deutlich, was du tust. Viertens stand Lenin zwar links und war ein Intellektueller, litt aber erstaunlicher und erfreulicherweise kaum an den standardisierten Deformationen, die den intellektuellen Stand, nicht nur soweit er links steht, in der Neuzeit entstellen. Schaut man sich um, dann ist das alles schon sehr trostlos. Viele Linke, die lesen, schreiben und vielleicht sogar ein bisschen rechnen können, sind aufgrund dieser Fähigkeiten zwar von allerlei demoralisierenden Verrichtungen freigestellt, wie Fabrikarbeit, Verkauf beim Discounter, Scheiße schaufeln, müssen ihr Dasein dafür aber zumeist damit fristen, dass sie einfache Dinge kompliziert darstellen, um sie im zweiten Arbeitsschritt dann mehr oder weniger erfolgreich wieder zu entwirren. Für derlei Anstelligkeit gibt es dann, wenn alles gut geht, zur Belohnung irgendwo eine Kolumne, eine kleine Sendung oder einen Stehplatz am Kopierer der pädagogischen Fakultät irgendeiner Uni. Lenin aber hat diesem Zauber nicht nur widerstanden, sondern etwa in Materialismus und Empiriokritizismus von 1908, einem Buch, das einige an sich heute längst uninteressante steile Thesen diverser seinerzeitiger Star-Intellektueller der Lächerlichkeit preisgab, überdies gezeigt, dass etwa jemand ein guter Physiker und trotzdem ein schlechter Philosoph sein kann. Und ein guter Philosoph ein entsetzlich naiver Geschichtsdenker. Lenin hat also gezeigt, dass der beliebte Autoritätstransfer ein Humbug ist, von dem ein Großteil unseres derzeitigen Debattenwesens bei Philosophen, Künstlerinnen, Romanautoren und Physikern lebt. Bis hin zu Spieltheoretikern, die prokapitalistischen Rechtfertigungsblödsinn an der Wirtschaftsfakultät erzählen. Nebst zahllosen anderen Kronzeugen des Status quo, von Genetik bis Diskursanalyse. Fünftens hat Lenins Regierung in Gestalt extrem instruktiver Veröffentlichungen allen Whistleblowerinnen und Whistleblowern der Gegenwart gezeigt, was eine Hake ist. Die Bekanntgabe der Methoden der Herrschaft beim Überwachen, Unterwandern oder Desinformieren in allen Ehren. Nützlicher ist aber doch, wenn auffliegt, was die ganze widrige Herrschaft eigentlich bezweckt, worauf sie hinaus will. Was also den Menschen bevorsteht, wenn sie diese Herrschaft nicht schleunigst brechen, sowie durch ein der allgemeinen Wohlfahrt und dem Fortschritt der Sitten zuträglicheres System ersetzen. Kaum also hatten Lenin und seine Leute die Staatsmacht in Russland inne, wurden mehrere schweinische und geheime Abkommen, welche die Vorgängerregierung Russlands getroffen hatte oder von denen ihre Organe aus irgendeinem Grund Kenntnis besaßen, in alle Welt posaunt. Zum schweren Ärger etwa Englands oder Frankreichs, zum Beispiel in Sachen Abkommen über die Aufteilung imperialer Interessenssphären in Nahost nach dem Untergang des Osmanischen Reiches. Das praktischste Instrument zur Destabilisierung aller Weltreiche der Lüge ist und bleibt die Wahrheit. Sechstens war Lenin zeitlebens weit entfernt von der törichten, aber beliebten Ansicht, revolutionäres Denken sei, weil es traditionellem Denken antagonistisch gegenübersteht, gleichbedeutend damit, immer wieder bei Null anzufangen und eigene Traditionen weder zu bilden noch zu pflegen oder zu verteidigen. Er hat das theoretische Erbe des Marxismus nicht als Sonntagspflicht gegen die Ahnen, sondern im Rahmen der Tagesarbeit fortwährend gesichtet, gesiebt und für aktuelle Praxis aufbereitet. Einige seiner originellsten Leistungen, etwa die beiden Bücher »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus« und »Staat und Revolution«, beide erschienen im Annus Mirabilis 1917, sind solche traditionsbewussten Updates. Wer ihnen gerecht werden will, wird sie fortschreiben müssen. Siebtens war Lenin zwar fähig und willens zu manchmal schmerzlichen Kompromissen im Dienst der Sache, niemals aber bereit, sich mit Leuten gemein zu machen, die sich politisch entehrt und erledigt hatten. Dass man aus hygienischen Gründen ab 1914 von der sozialdemokratischen Zweiten Internationale, besonders deren deutschen, russischen, englischen, französischen, überhaupt kernimperialistischen Gliederungen, einen großen Sicherheitsabstand halten musste, wenn man sich noch auf Marx berufen wollte, haben bekanntlich auch andere Leute als Lenin bemerkt. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zum Beispiel. Die programmatische Seite der Sache war eigentlich unübersehbar. In Italien hatten die Traditionssozialisten immerhin so viel Anstand, einen der ihren, der als besonders widerlicher Vaterlandsarsch aufgefallen war, aus dem Verein zu schmeißen. Er hieß Benito Mussolini. Lenin aber war nicht zufrieden damit, das Offensichtliche zu beklagen. Er blieb wachsam auch bei Personen, die nach dem Startschuss zur allgemeinen Schlechterei zwar nicht sofort mit aller Kraft ins chauvinistische Horn gestoßen hatten, sich beim Ziehen von Konsequenzen aus dem Verrat der Zweiten Internationale aber zierten. Als anlässlich der Konferenz linker sozialdemokratischer Kriegsgegner im Schweizer Dorf Zimmerwald einige superschlaue Strategen erklärten, man solle im Zusammenhang jener Tagung auf keinen Fall in Manifest- oder Proklamationsform umstürzlerischen Maßnahmen, defätistischen Haltungen, bürgerkriegsauslösender Befehlsverweigerung oder Streiks das Wort reden, parierte Lenin sofort treffend: Nein, man müsse die Mittel vor die Massen bringen, damit sie erläutert und diskutiert werden können. Denn allerspätestens, wenn Imperialisten auf Imperialisten schießen, ist die beste Taktik, einfach das sozialistische Programm als solches und seine möglichst unverhohlene Verbreitung. Achtens war Lenins Bündnispolitik, durchaus anders als die vieler linker Bewegungen und Organisationen, die sich später auf ihn beriefen oder bis heute auf ihn berufen, nie daran interessiert, irgendjemanden oder irgendetwas zu finden, das stärker ist als die vom falschen System unterdrückten, ausgesperrten, ausgebeuteten, vereinzelten und belogenen Menschen. Nur weil man sich an etwas Starkes leichter anlehnen kann, als an viele nicht sehr starke. Wenn kleinste westlinke Grüppchen nach 1945 Schutz und Trost mal bei der Sozialdemokratie, mal bei der UdSSR und mal bei der Volksrepublik China suchten, so war das weniger leninistisch als ein Eigentor. Leninistisch dagegen war beispielsweise die Einlösung der Versprechen Land und Frieden direkt nach der Oktoberrevolution. Denn obwohl es A. Köpfe der nicht nur russischen Linken gab, die den Bolschewismus nicht durch einen Friedensschluss mit dem Deutschen Reich beschmutzt sehen wollten, und obwohl es außerdem B. Köpfe der nicht nur russischen Linken gab, die das Land sofort sozialisieren, statt den kleinen Bewirtschaftern schenken wollten, und obwohl schließlich C. zu diesen Köpfen einige gehörten, die Lenin zwar kritisiert, aber nicht als Idioten abgetan hat, Rosa Luxemburg und Trotzki zum Beispiel, hielt Lenin den Kurs. Darin steckt eine Lehre für Radikale, die mit der unmittelbaren Befriedigung erreichbarer Bedürfnisse vieler Menschen, wenn die nicht im goldenen Buch der Utopie steht, stets ein großes moralisch-politisches Problem haben. und dafür wollen sie dann umso Wilderes fordern und versprechen, je mehr es ihnen am geringsten Hebel gebricht, dieses ganze hübsche radikale Zeug wirklich durchzusetzen. Wenn das lange genug schiefgegangen ist, werden sie aus Enttäuschung milder und denken plötzlich darüber nach, ob man sich nicht ein Jein zu imperialistischen Kriegen der Zukunft abringen sollte, damit einen die SPD mal mitspielen lässt. Nein. Pfui, nicht anfassen. Neuntens war Lenins Europabild so hochauflösend, dass es an Gültigkeit und Wert für Leute, die den Imperialismus nicht mögen, wenig eingebüßt hat. Bis tief in Kreise, die Wert darauf legen, für kommunistisch zu gelten, hört man heute manchmal, es stünde so etwas an wie die Umarbeitung der EU zu einem republikanisch-föderalen Europa, das doch als Gegengewicht der USA dringend vonnöten sei. Dieses Europa wird als ein Ziel vorgestellt, für das es sich sogar lohnen soll, das eigene Bauchgrimmen wegen der wachsenden militärischen Potenz der EU hintanzustellen. Erst mehr Demokratie, dann Abrüstung? Lenin schrieb 1915, mitten in jenem Krieg, der alle Kriege beenden sollte, einen glänzenden Text über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa. In ihm hielt er den linken Eurodemokraten seiner Zeit entgegen, sie sollten nicht zentralabendländische Flausen pflegen, sondern lieber nach dem ökonomischen Inhalt ihrer schönen Parole fragen. Vom Standpunkt der ökonomischen Bedingungen des Imperialismus, das heißt des Kapitalexports und der Aufteilung der Welt durch die fortgeschrittenen und zivilisierten Kolonialmächte, sind die Vereinigten Staaten von Europa unter kapitalistischen Verhältnissen entweder unmöglich oder reaktionär. Nämlich gleichbedeutend mit Übereinkommen über die Teilung der Kolonien. Also allenfalls ein Werkzeug zur Organisation von Ausbeutung und Unterdrückung. Wollen wir dazu eine Griechin oder einen Nordafrikaner hören? Ja, das wollen wir. Denn sie können das Lied pfeifen, zu dem Lenins brillanter Text heute noch den präzisen Rhythmus schlägt. Zehntens, das darf nicht fehlen, konnte der Mann schreiben. I mean, he could turn a phrase like nobody's business. Das ist nicht selbstverständlich. Denn was muss man von Marxistinnen und Marxisten hören oder lesen, seien sie nun beim Zentralkomitee der SED oder beim niedlichsten Online-Kapitallesezirkel organisiert. Der Ausbau des Schwerindustriesektors des Landes im dritten Quartal des laufenden Gähn. Oder die neoliberale Strategie der reaktionären Merkel-Regierung. Schnarch. Liebe Schwestern und Brüder, Freundschaft, ehrlich, aber muss das sein? Statt solches Kraut zu kauen, darf man den Stil ruhig an einem Mann schulen, man wird da nie auslernen. Der prominente linke Spinner seiner Zeit, Schlankweg, patentierte Marxisten nannte. Der verblasene Argumente aus Immanuel Kants Mottenkiste, korrekt als alten Plunder identifizierte. Und der mit weltklug nachsichtiger Nächstenliebe über linksradikale Spinner schrieb, es ist das natürliche Vorrecht der Jugend, eine Zeit lang solche Dummheiten zu reden. Für wen schrieb der Mann eigentlich immer so gut? Simpel, für alle, die, wie er listig zusammenfasste, gestern zu Bolschewiki geworden sind oder es morgen sein werden. In Indien, in Ungarn, in Deutschland und so weiter. Gute Güte, sogar die Namen der blöden Länder stimmen noch. Lenin, er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen.

natürlich im Grunde die Oktoberrevolution gescheitert. Die Oktoberrevolution gescheitert als ein Vorgefecht der proletarischen Revolution in den höchst entwickelten kapitalistischen Ländern. Also das ist so, wenn Sie eine Eisenbahn haben und da hängt ein Waggon dran und der Waggon wird von der Eisenbahn durch die Gegend geschleppt und jetzt bricht plötzlich auf dem Waggon eine Revolution aus. Das ist völlig unbedeutend. Wichtig ist, was auf der Lok passiert. Und da koppelt sich die Lok ab und fährt weg und der Wagen bleibt stehen. Das war Russland. Da entwickelt Lenin dann die Theorie der Atempause. Er sagt, wir sind in einem revolutionären Prozess, aber jetzt im Westen ist es erstmal Ruhe. Und da müssen wir eine Lösung für uns finden, bis die im Westen zur Besinnung kommen. Und da entwickelt er die sogenannte neue ökonomische Politik. Von Sonn und Kessel schwarz gebrannt und auch vom scharfen Wind steht Jalawa im Führerstand, wo Dampf und Flammen sind. Sein neuer Heizer ist dabei, der ihm das Feuer nährt. Auf Lokomotive 293, die heute nach Russland fährt. Ein kleiner Mann von schmalen Bau, der werkt dort auf der Brücke. Ruß im Gesicht, das Haar ist grau, es ist seine Perücke. Jalawa, Jalawa, Ruf. Ein großartiger Führer der Proletarias. Der Führer des was? No, der Pro des geprügelten, getretenen armen Volkes. Und weil wir weiterkamen, und weil die Welt sich dreht, und weil mein Heizer von Flammen und von Dampfkessen was versteht. Sie dampfen ein im Bielostrow, wo Schocks von Offizieren die Züge auf dem Grenzbahnhof penibel kontrollieren. Sie prüfen jegliches Gesicht bei ihrer Inspizierung. Doch sehen sie am Kessel nicht den Staatsfeind der Regierung. Jalawa weiß, worum es geht und langsam dampft vorbei. Am letzten Posten, der dort steht, Lokomotive 293. Jalawa, Jalawa, ruf in was lachst. Da haben wir eben Georg Fülbert am Telefon gehört mit einem biografischen Abriss zum Leben Lenins. Weiterkamen und weil die Welt sich dreht und weil mein Heizer von Flammen und von Dampfkessel was versteht. Da saust die Grenzstation vorbei, die Birken stehen nackt. Die Lokomotive 293 schnauft in erhöhtem Takt. Und Jalawa lacht in den Wind, in den Oktoberregen. Heizer, wenn wir drüben sind, dann wird sich was bewegen. Jetzt schneidet der Oktoberwind. Und im Folgenden werden wir noch einen Auszug, stark gekürzt, aus dem Buch Geist und Gesicht des Bolschewismus hören. Jalawa, Jalawa. Von 1926 schon, geschrieben von René Philop-Miller. Kurz nach Lenins Tod also und der Gründung der UdSSR, noch während der Phase der neuen ökonomischen Politik, vor der Kollektivierung und Industrialisierung, vor der Weltwirtschaftskrise im Westen, vor dem Triumph des Stalinismus im Osten. Alle beisammen sind und weil uns die Fahrt in den Bahnhof hinter der Grenze führt und Wladimir Iljitsch Ulyanov mein Heizer die Flammen schürt. Aus der Gegenüberstellung, die Trotzki zwischen Marx und Lenin vorgenommen hat. Marx geht gänzlich in dem Kommunistischen Manifest, in der Vorrede zu seiner Kritik im Kapital auf, sagt Trotzki. Auch wenn es ihm nie beschieden gewesen wäre, der Begründer der Ersten Internationale zu werden, so bliebe er dennoch für alle Zeiten der, als der heute vor uns steht. Lenin dagegen geht ganz in der revolutionären Tat auf. Seine theoretischen Arbeiten sind nur eine Vorarbeit zur Tat. Auch wenn er bis jetzt kein einziges Buch veröffentlicht hätte, so würde er dennoch in der Geschichte fortleben, wie er jetzt in sie eingegangen ist, als der Führer der proletarischen Revolution, als der Schöpfer der Dritten Internationale. Einer von Lenins erbittertsten Feinden, der russische Sozialist Landau Aldanow, erzählt, wie der Diktator einmal inmitten seiner wichtigsten Staatsgeschäfte einen unbekannten Arbeiter empfangen habe, der gekommen war, um Lenin eine keineswegs bedeutsame Nachricht zu überbringen. »Ich habe«, schreibt Aldanow, »diesen Arbeiter in dem Augenblick gesehen, da er von der Audienz bei Lenin zurückkam. Er war verstört, nicht wiederzuerkennen. Für gewöhnlich ruhig und vernünftig sprach er mit einem Mal wie in Ekstase. Das ist der Mann«, wiederholte er immer wieder, »das ist der Mann, für den ich mein Leben geben würde. Jetzt mit ihm beginnt für mich ein neues Leben.« »Aber was hat er Ihnen denn gesagt?«, fragte ich ihn, als er ein wenig ruhiger geworden war. Ich erhielt nur eine unbestimmte Antwort. »Alles gehört euch«, habe Lenin gesagt, »alles, nehmt alles, die Welt gehört den Proletariern. Aber glaubt niemandem anderen als uns. Die Arbeiter haben sonst keine Freunde, wir allein sind die Freunde der Arbeiter.« Ungezählte Menschen hassten Lenin und sahen in ihm den Antichrist. Ungezählte wieder vergötterten ihn als den Befreier Russlands. Sie alle jedoch, seine Anhänger sowohl wie seine Gegner, empfanden ihn gleicherweise als eine große elementare Erscheinung, wie sie in Jahrhunderten nur einmal auftritt. In der Liebe und in dem Hass der russischen Bauern wuchs seine Gestalt alsbald zu mystischer Größe. Die russische Dichterin Saifulina erzählt, wie sich schon zu Lebzeiten Lenins in den dumpfen Bauernhütten der entlegensten Bezirke Legenden über ihn gebildet hatten, als handelte es sich um ein Wesen aus einer höheren, außermenschlichen Welt. Ich hörte Altgläubige und Sektierer, die in wilder Andacht ganze Seiten aus der Bibel auswendig wie in Ekstase hinausschrien. Sie schrieben Iljitsch Lenin die Zahl des Tieres, die Zahl des Antichristen zu. Einer der Sektierer wieder, seinem Gewerbe nach ein Sattler, sprach in der Kreisstadt für Lenin mit großen Bewegungen ebenfalls die Heilige Schrift zitierend. Dieser, meinte er, handle der Bibel gemäß, indem er den Reichen ihre fetten Äcker nehme. Wehe ihnen, die Haus um Haus, Feld um Feld zusammenraffen, dass dem Übrigen kein Platz bleibt, als wären sie allein auf dieser Erde. In einer Siedlung von Altgläubigen fand sich auch ein dürrer, rothaariger Mensch, der sich fanatisch und, wie er sagte, der Schrift gemäß, zu Lenin bekannte. Er trat der Partei bei, hing sich ein Gewehr um, fuchtelte mit diesem in jeder Versammlung drohend herum und brüllte heilige Texte, welche die Richtigkeit von Lenins politischen Taten erweisen sollten. Die Geschichten, die über Iljitsch Lenin im Umlauf waren, zeugten sowohl von Bewunderung und auch von hasserfüllter Ablehnung. Alle aber waren gleich leidenschaftlich. Niemand verblieb in gleichmütiger Stimmung. Landarme Siedler, Knechte, allerlei elendes Volk, sie alle zusammen haben einen Kranz von Legenden um die Gestalt Lenins gewoben. Lenins ganzer Erfolg, die Erklärung dafür, dass es ihm möglich wurde, mit einer Anhängerschaft von wenigen hunderttausend Menschen die Herrschaft über 150 Millionen auszuüben, lag scheinbar allein in dem Zauber seiner Persönlichkeit, der sich allen, die mit ihm in Berührung kamen, mitteilte und dann bis in die Bauernhütten der entlegensten Dörfer gedrungen war. Allerdings wird das Herrschaftssystem des Bolschewismus mit bewaffneter Macht durch die Schrecken der Geheimpolizei, durch Spionage und Verfolgungen aufrechterhalten. Was aber diesen ganzen Machtapparat in Bewegung hält, ist allein die von Lenins großem Namen ausgehende Kraft. Darum ist niemals noch mit so viel Recht einer Schöpfung der Name ihres Urhebers verliehen worden. Mit dem Worte Leninismus bezeichnet man jetzt allgemein in Russland den Bolschewismus. Nachdem nun Lenin selbst die Existenz und den Wert der Persönlichkeit geleugnet hatte, sahen sich seine Getreuen gezwungen, auch die Einzigartigkeit Lenins als ein bloßes Produkt der historischen und ökonomischen Entwicklung zu erklären. Und sie bemühten sich, wie insbesondere der Sowjetgeschichtsprofessor Pokrowski, Lenin als einen besonderen Apparat zu erklären. Oder aber, wie dies ein bolschewikischer Dichter versuchte, ihn als eine größere Schraube innerhalb der kollektiven Maschine zu bezeichnen. Trotzdem aber sind sie alle nicht imstande gewesen, die Einmaligkeit und Einzigartigkeit in Lenins Erscheinung wegzudisputieren. Als Sinowjew die Geschichte der kommunistischen Partei schildern wollte, musste auch er die großartige persönliche Leistung des Führers zugeben. Von der Oktoberrevolution und der Rolle, welche die Partei bei diesen Ereignissen gespielt hat, sagt Sinowjew, sie sei zu 9/10 das Werk Lenins gewesen, falls man in revolutionären Zeiten überhaupt von einer Persönlichkeit sprechen dürfe. Wenn irgendjemand die Zweifelnden überzeugen, die Zaudernden zur Entscheidung zwingen und den Kampf herbeiführen konnte, so war es Lenin. Wie stark aber eben auch jene Bolschewiken, die in ihm einen Apparat oder eine Schraube hatten sehen wollen, die persönliche Größe Lenins in Wirklichkeit empfunden hatten, zeigt ihr fanatischer Kultus mit Lenin nach dessen Tod. Im bolschewikischen Russland, im Reiche der unpersönlichen Masse Menschen, ist gerade jener Mann, der die Lehre von der Bedeutungslosigkeit des Einzelnen geschaffen hatte, in einer Weise verherrlicht worden wie kaum jemals ein Volksheros vor ihm. Das Leichenbegräbnis des Apparates Lenin wurde zu einer Zeremonie, wie sie Russland noch nie zuvor gesehen hat. Aus den entferntesten Gegenden des Reiches kamen Scharen von Bauern, nur um vor der Bahre des großen Toten einmal vorbeimarschieren zu dürfen und wenige Augenblicke lang das Antlitz Lenins sehen zu können. Kurze Zeit nach seinem Tode wurde das Mausoleum auf dem Roten Platz vor dem Kreml, die letzte Ruhestätte seiner wie eine Heiligenreliquie verehrten Mumie, zu einem wahren Wallfahrtsort. Unaufhörlich strömten Scharen von Menschen an dem gläsernen Katafalk vorüber, in welchem der Tote, in seine Militärjoppe gekleidet, den Orden der Roten Fahne auf der Brust, die rechte Hand zur Faust geballt, aufgebahrt lag. Und so wie man in früheren Zeiten die Herzen der Heiligen in goldenen Kapseln verschlossen, als wundertätige Reliquien aufbewahrte, so hat man auch den wertvollsten Teil Lenins als ein Heiligtum in einer Kapsel verschlossen aufbewahrt. Freilich nicht sein Herz, sondern sein Gehirn. Natürlich handelt es sich bei Lenin um einen ganz neuen Typus historischer Größe. Wie die von ihm geschaffene bolschewikische Welt ohne Vorbild gewesen ist, wie jedermann, der sie verstehen will, mit allen gewohnten Vorstellungen aufräumen muss, so erfordert auch ein Erfassen von Lenins Bedeutung die grundsätzliche Revision aller landläufigen Gedanken über historische Größe. Schon in dem äußeren Bild dieses modernen Helden, in Lenins ganzer Haltung und Figur, vermisst man die konventionelle Geste des großen Mannes. Sein Äußeres war vielmehr durchaus das einer Alltagsfigur aus der Masse, und es widersprach eigentlich allen Vorstellungen, wie man sie sich von einem Helden zu machen pflegt. Auf den tausenden Sowjetfahnen, Propagandabildern, Emblemen und Abzeichen wird Lenin jetzt als Redner abgebildet, auf der Weltkugel stehend oder in die Strahlen der aufgehenden Sonne eingeflochten. Der Mann selbst jedoch, unter dessen Füßen als Podium der Erdball ruht, dessen Antlitz aus dem Glanz des Sonnenlichtes hervortaucht, unterscheidet sich in nichts von Tausenden und Abertausenden seiner Mitbürger. Das Haupt mit einer gewöhnlichen Sportkappe bedeckt, steht er vor uns, die rechte Hand in die Hosentasche vergraben, und auch in seinem Antlitz sucht man vergebens nach Spuren, die irgendwie dem bedeutenden Menschen verraten könnten. Lenin hatte das Gesicht eines Durchschnittsrussen, und alle seine Freunde und Anhänger, die Gelegenheit hatten, ihn aus nächster Nähe zu beobachten, alle Maler und Bildhauer, die seine Züge festgehalten haben, äußern sich übereinstimmend dahin, dass in seinem Antlitz, dem sonst Besonderes durchaus gemangelt habe, nur die kleinen schwarzen Augen einen gewissen Eindruck gemacht hätten. Die hohe, etwas zugespitzte Schädelform, die asiatischen Backenknochen und die mongolischen Augenbrauen, das alles wirkt in Russland selbst durchaus alltäglich. Lenins Physiognomie trägt jene Züge, den man in Moskau unter den zahlreichen Russen aus den östlichen Provinzen auf Schritt und Tritt begegnen kann. Aber nicht nur Lenins Äußeres entbehrte alles Besonderen. Auch der erste Eindruck, den man von seiner ganzen Art empfing, hatte gar nichts Ungewöhnliches an sich. Und dennoch war er ein Volksredner, der seine Zuhörer zu dem gewaltigsten Umsturz der Geschichte hingerissen hat. Musik. Dabei entbehrte seine Sprache durchaus des feurigen Schwungs, der sonst unumgänglich nötig ist, um die Massen suggestiv gefangen zu nehmen. Seine Stimme war fast stets durch Heiserkeit getrübt, sie klang zumeist matt und farblos, und seinen rednerischen Wendungen fehlte jedes Pathos, jeder oratische Schmuck. Die Ausdrucksweise dieses Mannes, dessen Worte einen ganzen Erdteil aus den Fugen gebracht haben, war in Schrift und Rede durchaus dürftig. Trotzki, der zweite große Führer Russlands, gebietet über die Routine des suggestiven Redners. Seine Sprache hat Rhythmus, Spannung und kunstgemäßen Aufbau. Lenins Rhetorik hingegen verfügte über keine dieser Fähigkeiten. Als Trotzki einmal Lenin mit Marx verglich, musste er gleichfalls diesen Mangel in den Reden des Führers erwähnen. Marxens Stil ist reich und prachtvoll, schreibt er. Eine Zusammenfügung von Kraft, Geschmeidigkeit, Zorn und Ironie, Grausamkeit und Eleganz. Marx vereinigt in seinem Stil die literarischen und ästhetischen Errungenschaften der gesamten ihm vorangegangenen politischen Literatur. Lenins literarische und rednerische Ausdrucksweise hingegen ist einfach, utilitär, ja fast asketisch. Eine andere interessante Analyse von Lenins sonderbar nüchternem Stil findet sich in der linksgerichteten Zeitschrift Lev, eine Untersuchung jener Sprechweise, die trotz ihrer Dürftigkeit wohl eine der größten Wirkungen und bedeutendsten Umwälzungen in der Geschichte der Menschheit hervorgerufen hat. Dort wird darauf hingewiesen, wie Lenins Stil gerade in dem Vermeiden der revolutionären Phrase, in der Ersetzung der traditionellen großen Worte durch einfache Wendungen aus dem alltäglichen Leben bestanden habe. Das Wort ist für ihn nicht ein Beruf oder eine Karriere gewesen, sondern richtige Tat. Die Mehrzahl seiner Aufsätze und Reden betraf die Agitation selbst. Er hatte immer auf der einen Seite Gegner oder Feinde, auf der anderen eine Masse vor sich, auf die gewirkt werden, die überzeugt werden musste. Während Lenin selbst auf Stil nicht den mindesten Wert legte, reagierte er doch sehr entschieden auf die Ausdrucksweise und stilistischen Eigenheiten anderer. Er verurteilte leidenschaftlich alle Schönrednerei und erblickte darin ein Zeichen geistiger Ohnmacht, moralischer Leere. Der Kampf gegen die revolutionäre Phrase zog sich durch alle seine Arbeiten und Aufrufe. Er verwarf alles, was nach inhaltsleerer Redewendung und nach Literatur klang. Die pathetische Emphase seiner Genossen rief bei ihm zornige Zurückweisung, eine große Geste, schärfste Kritik und beißenden Hohn hervor. Alles Poetische oder Erhabene reizte ihn zu wütenden Ausbrüchen der Verachtung. Lenin bemühte sich auch stets, dem Ausdruck neuen Inhalt zu geben und abgenützte Redewendungen und Bezeichnungen von der gewohnten Schablone zu befreien, oft nur dadurch, dass er den Bindeworten und Adverbien eine besondere Bedeutung verlieh. Er war ein Feind aller einleitenden Floskeln und begann fast stets mitten im Gegenstand. In seinen Polemiken bediente er sich, wie der Lev behauptet, hauptsächlich der Betonung, und während er sich auf seinen Gegner stürzte, baute er ein ganzes System zornig-ironischer Ausrufe auf, durch die er den Feind dem allgemeinen Hohn preisgab und den ganzen Streit in eine Art satirischen Dialoges verwandelte. Für den geschriebenen Stil Lenins sind die Anführungszeichen, von denen es in seinen Aufsätzen wimmelt, überaus charakteristisch. Er liebte es, die Worte des Gegners zu gebrauchen, in ein verdächtiges Licht zu stellen, sie ihrer Kraft zu berauben und gewissermaßen die Schale von ihnen abzuziehen. Mit Vorliebe bediente er sich der ständigen und immer mehr gesteigerten Anwendung einer und derselben Formel, die geeignet schien, die Aufmerksamkeit des Publikums auf einen wichtigen Punkt hinzulenken. Niemals appellierte er an das Gefühl und an die Einbildungskraft, sondern vielmehr stets an den Willen und die Entschlossenheit. Seine Rede kämpfte mit dem Zuhörer, zwang ihn zu einer Entscheidung, ließ ihm keine Wahl. Seine Bilder und Vergleiche waren stets durchaus nüchtern und einfach. Sie wurden meist nur dazu verwendet, das ohne dies Konkrete und Sichtbare noch deutlicher zu machen. Er, der den Sieg des Bolschewismus schon 2 Jahrzehnte vorher prophezeit hatte, machte auch niemals große Verheißungen. Seine Freunde können jetzt darauf hinweisen, wie sogar in seinem Buche über den zukünftigen Zustand der klassenlosen Gesellschaft keine Spur von Überschwang zu finden ist, obwohl das Thema gewiss pathetischen Schwung herausgefordert und entschuldigt hätte. In allen Äußerungen Lenins herrschte lediglich die nüchterne und klarbewusste praktische Erwägung. Alle seine Schriften sind trockene, realpolitische Erörterungen oder utilitäre Anweisungen. Obwohl er das gewaltigste Programm zum Umsturz der ganzen Welt und aller ihrer jahrtausendealten Ordnungen entwickelt hat, behandelte er doch praktisch immer nur jene nächsten Schritte, die ihm zur Verfolgung seines Zieles als notwendig erschienen. In Lenins Auffassung nahm jede Lehre oder Theorie, sei sie selbst eine die ganze Menschheit umfassende Idee gewesen, immer die Form einer unmittelbar notwendigen praktischen Forderung an. Deshalb hat er sich auch in seinen Agitationsreden und Propagandaschriften stets nur mit jenen Aufgaben befasst, die sofort durchgeführt werden sollten. Bei Lenin, schrieb Trotzki gelegentlich, kann man immer das gleiche Lied hören, das von der Notwendigkeit, die sozialen Unterschiede zwischen den Menschen von Grund auf zu ändern und vor allem von den geeigneten Mitteln, dieses Ziel zu erreichen. Auch der bolschewistische Kritiker Worowski meint, Lenin spreche immer nur über ein und dasselbe Thema. Er betrachtet dieselbe Behauptung von den verschiedensten und am wenigsten erwarteten Seiten, oft 10-mal. Er spricht wie ein Mensch, der immer die gleiche Idee hat, die Idee der Ideen, um welche die Splitter aller anderen Gedanken kreisen, wie die Planeten um die Sonne. Es war Lenin also stets nur darum zu tun, den wissenschaftlichen Inhalt seiner Theorie möglichst so auszudrücken, dass sie auch den ungebildeten und an politische Spekulationen nicht gewöhnten russischen Bauern verständlich werden und sie zum Handeln anregen mussten. Jedes seiner Worte war immer auf das Ziel und auf die direkte Aktion gerichtet und eben dadurch mit solcher Willenskraft geladen, dass es gleichsam von selbst in die Tat überging. Gorki bemerkt, Lenins Logik sei scharf gewesen wie ein Beil. Oft erklärte er, die richtige Ausführung selbst der unwichtigsten Maßregel sei für den Bestand Sowjetrusslands bedeutsamer als alle Theorie, bedeutsamer als 10 Beschlüsse der Sowjets. Auch der Mensch Lenin war in seinem persönlichsten Leben ebenso einfach, strebte ebenso nach praktischen Zielen wie der Politiker. Auch in seinem Privatleben trat er in allem seinem Tun und Gehaben in keiner Weise hervor. Einfach, ohne Schnörkel, frei von allem Überflüssigen, war seine ganze Lebensführung schlicht, geradezu asketisch. Diese Askese aber, die ihm jetzt so nachgerühmt wird, hatte durchaus nichts Pathetisches an sich, war auch keineswegs das Resultat eines moralischen Prinzips, sondern vielmehr der Ausdruck innerer Bedürfnislosigkeit, eines einfachen und in sich gefestigten Menschen, dessen ganzes Sinnen und Wollen auf das Praktische und auf die Durchführung einmal als richtig erkannter Prinzipien hinzielte. Lunatscharsky berichtet, Lenin sei nicht etwa ein Freund der Arbeit gewesen und man habe ihn nur selten über einem Buch oder am Schreibtisch gesehen. Er schrieb unendlich schnell mit großer Schrift und warf seine Artikel ohne die mindeste Anstrengung aufs Papier, zu jeder beliebigen Stunde, wann es eben die Gelegenheit erforderte. Er las immer nur bruchstückweise, ohne sich je lange bei einem Buch aufzuhalten, hatte aber einen sicheren Blick für das Wesentliche und besonders für Stellen, die er polemisch verwerten konnte. Ihn entzündeten nicht so sehr die ihm verwandten als die ihm entgegengesetzten Ideen, denn immer war in ihm der Kämpfer lebendig, dessen Geist vornehmlich an der Kritik entfacht wurde. Mit dieser Ruhe, Schnelligkeit und Sachlichkeit hat Lenin nicht nur nebensächliche Broschüren, sondern auch alle jene Dekrete verfasst, die einen halben Kontinent umgestürzt haben. Denn seine diktatorischen Maßregeln waren für ihn nichts weiter als der natürliche Ausdruck dessen, was er für richtig erkannt hatte und aus diesem Grunde in die Wirklichkeit umsetzen wollte. Keiner von den gewaltigen und furchtbaren Konflikten, in die Lenin während seines Lebens geraten war, hatte ihn aus seiner Ruhe zu bringen, sein inneres Gleichgewicht auch nur einen Augenblick zu stören vermocht. Seine Freunde erzählen, er habe auch, wie vielleicht wenige andere Menschen, das Geheimnis der gründlichen Entspannung, der Atempause gekannt und es verstanden, selbst inmitten der aufwühlendsten Ereignisse und der anstrengendsten Arbeit, sich Stunden der absoluten Ruhe und Heiterkeit zu verschaffen. So mag es zu erklären sein, dass er, wie seine nächste Umgebung erzählt, stundenlang mit Kindern und jungen Katzen zu spielen pflegte. Überhaupt war Lenin, nach den übereinstimmenden Schilderungen aller seiner Freunde, nichts weniger denn ein düsterer, verschlossener Mensch. Immer wieder wird von seiner kindlichen Heiterkeit, von seinem unbekümmerten, fröhlichen Lachen berichtet, das für ihn besonders charakteristisch gewesen sein soll. Lenin ist ganz wurzelecht, bis zum Rande voll mit Lebenssäften, schreibt Worowski über ihn. Vergeblich sucht er, sein Lachen zu beherrschen, das, während er den Mund mit der Hand bedeckt, nach der Seite hin herausplatzt. Lunatscharsky wieder erzählt von der Fröhlichkeit Lenins im privaten Leben. In den unglücklichsten Minuten seines Daseins war er gleichmütig und jederzeit zu heiterem Lachen geneigt. Sogar sein Zorn, so gefährlich er wirken konnte, hatte etwas ungewöhnlich Liebes und beinahe Scherzhaftes an sich. Dieses ausgeglichene Wesen machte es möglich, dass Lenin auch in den schwierigsten und katastrophenhaften Augenblicken des politischen Kampfes niemals seine Ruhe und seinen nüchternen Blick verlor. Er war nie nervös, ungeduldig oder aufgeregt, stets gleichmäßig aufmerksam, interessiert und sachlich. Zu jeder Zeit hörte er auch die kleinsten Mitteilungen jener Soldaten, Arbeiter oder Bauern aufmerksam an, die aus den entlegensten Dörfern zu ihm gekommen waren, um ihm ihre Beschwerden vorzubringen. Auch der einfachste Bauer trat Lenin mit der Empfindung gegenüber, als Gleichgestellter vor einem Freund zu stehen. Lenin hatte viel Bäuerliches an sich. Seine einfache, sichere Art, sein nüchterner Blick für den praktischen Vorteil, dies alles sind charakteristische Eigenschaften des russischen Bauern. Dieser zweifellos große Proletarierführer, schreibt Trotzki einmal, hat nicht nur das Äußere eines Bauern, sondern auch dessen urwüchsiges Gebaren. Wenn er bei der Entzifferung eines Radiotelegramms oder eines wichtigen Schriftstückes das linke Auge zudrückt, so gleicht er völlig einem sehr klugen Bauern, den man mit leeren Worten nicht zum Besten halten kann. Seine Klugheit ist so recht die eines Bauern, nur auf das Höchste potenziert und mit den schärfsten wissenschaftlichen Denkmethoden ausgestattet. Als er gestorben war und seine Anhänger, wie es nach dem Tode aller bedeutenden Männer üblich ist, Zeugnisse für die Größe ihres Meisters sammelten und nach unvergesslichen Worten suchten, da ergab sich, dass die Aussprüche Lenins nichts weiter waren als trockene Befehle, kurze Anordnungen oder amtliche Dispositionen. Eine dieser Aufzeichnungen, die von den Leninisten als unsterblich angesehen wird, ist ein Befehl, den er in den kritischen Zeiten des Kriegskommunismus im Jahre 1921 erteilt hatte. Die nächste Umgebung Moskaus war damals vom Feinde bedroht und man glaubte allgemein, die Tage der Sowjetherrschaft seien gezählt. In diesem gefährlichsten aller Augenblicke hielt Lenin die Einführung elektrischen Lichtes in den Dörfern für eine hinlänglich wichtige Aufgabe und erließ die Verfügung, den Bauern in den Ortschaften Gorki und Sianova ist sogleich elektrische Beleuchtung zu verschaffen. Eine andere Anordnung aus dieser Zeit beschäftigt sich mit der Förderung des Radiotelefons. Und ähnlich lauten auch die übrigen Aussprüche des großen Revolutionärs. Sofort untersuchen, warum das Kollegium des Zentral-Nafta-Syndikats den Arbeitern per Kopf nicht 30, sondern nur 10 Aschin zugewiesen hat. Gründliche Studien über die wissenschaftliche Organisation der Arbeit erforderlich. Es ist Sorge zu tragen, dass die Projekte, die dem Ministerrat unterbreitet werden, klarer und deutlicher verfasst werden. Untersuchen, wie man die Windmotoren zur elektrischen Beleuchtung der Dörfer ausnützen könnte. So sehen die großen Aussprüche Lenins aus. In diesen Sätzen liegt die geheimnisvolle Methode beschlossen, wie durch bloßes praktisches Handeln Utopien verwirklicht werden sollten. In dem Moskauer Lenin-Institut ist kürzlich eine eigene Kommission eingesetzt worden, die erforschen soll, wie aus den einzelnen praktischen Maßregeln Lenins im Laufe der Zeit Veränderungen von Weltbedeutung geworden sind. Alle Schilderungen seiner Freunde und Mitarbeiter zeigen immer wieder jenen Menschen, dessen ganze Aufmerksamkeit stets auf die pedantische Durchführung alltäglicher Dinge gerichtet war. Selbst die Legende, die sich heute in Sowjetrussland um Lenins Figur zu bilden beginnt, feiert den nüchternen Heros des Utilitarismus. Sie malt den mächtigen Herrscher Russlands, der sich inmitten seiner schwierigsten weltpolitischen Geschäfte darum kümmerte, ob die Arbeiterinnen in irgendeiner Fabrik die ihnen angewiesenen neuen Schürzen auch tatsächlich erhalten hätten. Die Legende preist Lenin als den Machthaber eines riesigen Reiches, der nach der Absendung eines Briefes an irgendein ihm unterstelltes Amt sogleich selbst telefonisch anfragte, ob das Schriftstück auch eingetroffen sei. Diese Fähigkeit, immer zugleich an alles denken zu können, keine einmal begonnene Aktion wieder aus dem Auge zu lassen, gleichzeitig die Welt aus den Fugen zu heben und sich um die kleinsten Bedürfnisse der Arbeiterinnen zu kümmern, ist es gewesen, die Lenin so viele Anhänger geschaffen hat. Deshalb wurden nunmehr nach seinem Tode alle die scheinbar belanglosen praktischen Anordnungen von den Bolschewiken als heilige Worte und unvergessliche Aussprüche betrachtet. So wird etwa der Satz Lenins über die Elektrifizierung der Dörfer durch Windmühlen in Russland wie ein Spruch aus dem Evangelium zitiert. Seiner erinnert man sich bei großen Festen. Aus ihm schöpft man die Kraft zu weiterem Kampfe. Wie einzigartig jedoch der Weg und der schließliche Erfolg Lenins gewesen sind, kann nur ermessen werden, wenn man bedenkt, wie klein und völlig isoliert die Gruppe seiner Anhängerschaft noch im Jahre 1917 schien. Aber selbst als Lenin schon der unumschränkte Herrscher über Russland war, sah die Presse der Entente in ihm noch immer einen Banditen und einen deutschen Spion. Erst als er, bereits körperlich und seelisch zerrüttet, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzog und in dem stillen Sanatorium zu Gorki als lebender Leichnam dahinsiechte, begann man in Europa langsam die Bedeutung dieses außerordentlichen Mannes zu erkennen. Heute wird Lenin auch von den Gegnern seiner Lehre allerorten zu den stärksten und eigenartigsten Persönlichkeiten der Geschichte gezählt werden müssen. In den 1860er Jahren war die russische Öffentlichkeit bereits in zwei große, einander feindlich gegenüberstehende Lager zerfallen, in das der Westler einerseits und jenes der Slawophilen andererseits. In ein entscheidendes Stadium traten jedoch die Bestrebungen der Westler erst in dem Augenblick, da die russischen Sozialdemokraten sich deren Anschauungen zu eigen machten und verkündeten, Russland könne nur durch das Proletariat europäisiert und in die kulturelle Entwicklung des Westens eingefügt werden. Von den 1870er Jahren angefangen, verschärften sich die Gegensätze zwischen den Sozialisten und den Narodniki dermaßen, dass keinerlei Verbindung zwischen den beiden Parteien mehr möglich wurde. Alle damals unternommenen Versuche, dennoch eine Einigung herbeizuführen, blieben vergeblich. Lenin hat nun das große Werk zustande gebracht und zwischen der westlichen und der östlichen Richtung, zwischen Land und Stadt, eine Versöhnung geschaffen. In diesem Sinne bedeutet die Republik der Arbeiter und Bauern, Lenins persönlichstes Werk, weitaus mehr als bloße Politik. Sie ist nicht weniger als die erste Lösung eines jahrhundertealten Problems. Er war von der sofortigen Durchführbarkeit der marxistischen Verheißungen überzeugt und bemühte sich nur, diese den russischen Verhältnissen sinngemäß anzupassen. Bei dieser kühnen Unterwerfung seines ganzen Weltbildes unter die ihm aktuell erscheinenden politischen Zweckmäßigkeiten ließ er auch nicht die Unantastbarkeit des strengen marxistischen Glaubensbekenntnisses gelten. Auch dieses sollte den jeweiligen Erfordernissen der politischen Situation genau angepasst werden. Lenin, der praktische Marxist, wollte hierin sogar das eigentliche Wesen des historischen Materialismus erblicken, dessen dialektische Prinzipien seiner Ansicht nach unmittelbar auf die jeweilige Anpassung der Theorie an die politische Praxis hinweisen. Im Gegensatz zu den Menschewiken hatte Lenin seine Verbündeten außerhalb der westlich orientierten Intelligenz gesucht und war damit folgerichtig zu einer Anlehnung an das asiatische Bauerntum gelangt. Die ländliche Bevölkerung bildete ja von jeher die erdrückende Majorität der russischen Bewohnerschaft und versprach daher einen unendlich stärkeren Rückhalt als das numerisch verschwindende Bürgertum. Im Bunde mit der geknechteten russischen Bauernschaft sollte zur gleichen Zeit der Kampf gegen den Feudalismus und gegen die Bourgeoisie geführt werden, um nach schließlicher Überwindung dieser beiden Gegner die gemeinsame proletarische Herrschaft der Arbeiter und Bauern aufzurichten. Deshalb war es Lenins hauptsächlichstes Bestreben, diese Verbindung zwischen Bauern und Arbeitern zu sichern, in der er die beste Gewähr für den Bestand der proletarischen Herrschaft in Russland erblickte. Dies erklärt auch die überaus vorsichtige und milde Art, wie er als Diktator der Bauernschaft stets begegnet ist und wie er um die Gunst des flachen Landes warb, obgleich er sich hierbei herbe Kritiken seiner Parteigenossen zuzog. Lenin, der Urheber und Verkünder rücksichtsloser Gewaltanwendung, bezeigte stets das größte Entgegenkommen, wenn es sich um Forderungen oder Proteste der Landbevölkerung handelte. Lenin ist stets der Ansicht gewesen, erzählt Worowski, man dürfe sich nicht mit Gewalt in die Bauernwirtschaft oder in die Kommunalverwaltung auf dem flachen Lande eindrängen. Man müsse vielmehr trachten, die Bauern freundlich und durch gute Beispiele zu erziehen. Denn wir seien in mancher Hinsicht die Schüler der Bauern und nicht ihre Lehrer. Dadurch, dass er versuchte, den Bauern zum Weggenossen des russischen Arbeiters zu machen, wollte Lenin einen Bund schaffen, dessen Grundlagen fester sein sollten als die irgendeiner anderen Vereinigung. Während sich früher die Europäisierungsbestrebungen der russischen Sozialdemokraten und der westlich orientierten bürgerlichen Intelligenz nur auf eine ganz dünne Bevölkerungsschicht erstreckt hatten, konnten sie sich nunmehr unter bolschewikischem Regime auf die großen bäuerlichen Massen und somit auf die ganze Nation ausdehnen. Durch die Einbeziehung des Bauerntums in die proletarische Revolution musste der Bauer selbst proletarisiert und damit zugleich verwestlicht werden. Die eruptive Kraft der bolschewikischen Revolution aber sollte nicht etwa nur die russische Arbeiterschaft und das Bauerntum, sie sollte gleichzeitig auch Russland und Europa zu einer Einheit verschmelzen, um das alte moskowitische Reich der Zivilisation der übrigen Welt einzufügen. Das Neuartige an der Leistung dieses merkwürdigen Mannes bestand nicht zuletzt auch darin, dass er mit trockener Sachlichkeit sogleich an die praktische Durchführung seiner Idee heranschritt und den Theorien des historischen Materialismus entsprechend ohne Zögern die Probe auf das Exempel versuchen wollte. Nicht mit Unrecht weist der bolschewikische Historiker Pokrowski darauf hin, dass eben diese nur auf die praktische Durchführung bedachte Nüchternheit Lenin von allen bisherigen Revolutionären prinzipiell unterscheide. Während alle übrigen Reformatoren sich vielfach in Schönrednerei ergingen, sei Lenin der Einzige gewesen, der sich mit großen Worten nicht zufrieden gab, sondern zur Tat geschritten sei. Ich hatte des Öfteren Gelegenheit, mit ihm über praktische Fragen zu streiten und habe dabei jedes Mal den Kürzeren gezogen. Als sich dies etwa 7-mal wiederholt hatte, hörte ich auf zu streiten und ordnete mich Lenin selbst dann unter, wenn mir die Logik zu sagen schien, man müsse anders handeln. Ich war von nun an überzeugt, dass er die Dinge besser verstanden und über die mir verschlossene Fähigkeit verfügt habe, 3 Ellen tief in die Erde hineinzusehen. Freilich ist diese mit den Begriffen Rationalismus, Realität und Planwirtschaft operierende Utopie Lenins sehr fein gesponnen, sodass ihr grundlegender Irrtum nicht auf den ersten Blick zu durchschauen sein mag. Lenin hat behauptet, die praktische Verwirklichung und damit die Rechtfertigung der marxistischen Theorie bestehe in der dialektischen Anpassung eben der Theorie an die Gegebenheiten der Wirklichkeit, in dem konkreten Fall also an die Verhältnisse Russlands. Die Anpassung an die realen Gegebenheiten hätte folgerichtig zu der Erkenntnis führen müssen, dass das ökonomische Leben zunächst die primitivsten Formen der Organisation hervorbringen müsse, bevor eine zusammenfassende Planwirtschaft denkbar sein kann. Auch die Landwirtschaft könnte nur im Laufe einer langen Entwicklung von den einfachsten Arbeitsmethoden allmählich zu höheren Formen geführt werden, um schließlich bei einer völligen Mechanisierung der Arbeit zur endgültigen Befreiung von aller physischen Last zu enden. Dieser revolutionäre Ruck, jener Sprung über Jahrhunderte hinweg, verrät eben den romantisch-utopistischen Geist des Bolschewismus und macht aus allen diesen organischen und zweckmäßigen Produkten der westlichen Zivilisation fantastische und sinnlose Fremdkörper innerhalb einer ihrem ganzen Wesen nach mittelalterlich gebliebenen Welt. Aus dieser gewaltsamen Aufeinanderpfropfung zweier grundverschiedener Kulturformen entstand jenes durchaus eigenartige, seltsame und neue Phänomen. Die Welt des romantischen Rationalismus, der maschinellen Utopie. Jene Kette von inneren Widersprüchen, die das ureigenste Charakteristikum des Bolschewismus in allen seinen Erscheinungsformen bildet. In diesem Fehlen jeglichen Verständnisses für den Begriff der Zeit liegt sein Romantizismus. Hier ist die Lösung für das seltsame Rätsel des Bolschewismus zu suchen, wie der Versuch, mit durchaus praktischen Mitteln die Welt in zweckmäßiger Weise neu zu gestalten, Ergebnisse von beispiellos fantastischer Sinnwidrigkeit und grotesker Abstrusität zeitigen konnte. Trotzki erzählt, wie in den Thesen Lenins vom Beginn des Jahres 1918 mehrmals davon die Rede gewesen sei, dass der Sozialismus zu seiner völligen Durchsetzung in Russland immerhin einige Monate benötigen werde. Diese Worte, bemerkt hier Trotzki, scheinen jetzt vollkommen unverständlich. Ist das wirklich kein Schreibfehler? Handelt es sich hier nicht um einige Jahre oder gar Jahrzehnte? Aber nein, es ist kein Schreibfehler. Man wird wohl noch einige andere Erklärungen Lenins von der gleichen Art finden können. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie Lenin in der ersten Zeit dem Rat der Volkskommissare oft wiederholt hat, dass wir in einem halben Jahr den Sozialismus verwirklicht haben und das mächtigste Reich der Welt geworden sein würden. Die linken Sozialrevolutionäre, und nicht nur sie allein, hoben damals erstaunt und ratlos die Köpfe und sahen sich schweigend an. Es war ein System der Suggestion. Lenin lehrte uns alle, von jetzt ab, alle Angelegenheiten nicht vom Gesichtspunkt des endgültigen Zieles aus, sondern aus der Perspektive von heute und morgen zu beurteilen. Gestern hatten wir noch davon gesprochen, der Sozialismus sei ein endgültiges Ziel. Heute müssen wir so denken, sprechen und handeln, dass er schon nach einigen Monaten verwirklicht sein kann. Ist dies also nur eine pädagogische Taktik? Nein, es ist mehr. Man muss zu der pädagogischen Hartnäckigkeit noch eines hinzufügen. Lenins gewaltigen Idealismus, seinen straff gespannten Willen, der bei der scharfen Wendung von einer Epoche zur anderen die Etappen verkürzte und die Zeitläufe zusammendrängte. Er glaubte an das, was er sagte. Sein tiefer und unerschütterlicher Glaube an die gewaltigen Möglichkeiten menschlicher Entwicklung, für die jeder Preis an Opfern und Leiden bezahlt werden könne und müsse, hat stets die wichtigste Triebfeder von Lenins Denken gebildet. H.G. Wells, der englische Dichter technischer Utopien, hat Lenin den Träumer der Elektrifizierung genannt und damit sicher das Richtige getroffen. Der Traum ist für Lenin der Ausgangspunkt jeder seiner Handlungen gewesen, wenn es auch ein Traum der Technik gewesen ist. Die Lehren des modernen Sozialismus beruhen der Hauptsache nach auf den Theorien von Karl Marx, dem tiefgründigen deutschen Gelehrten, auf Ideen, zu deren Verständnis das eingehendste Studium allgemeinwissenschaftlicher und nationalökonomischer Probleme erforderlich ist. das Reich, in welchem der Russe Lenin die Richtigkeit dieser sozialphilosophischen Lehre erweisen wollte, war eben dieses Russland, in dem der überwiegende Teil der Bevölkerung weder lesen noch schreiben konnte und das sich vielfach noch auf der Kulturstufe primitivsten Aberglaubens befand. Nur ein Träumer konnte sich unterfangen, diesen Menschenmassen, die an die Wunderkraft von Ikonen, Teufeln und Hexen glaubten, eine wissenschaftliche Theorie begreiflich machen zu wollen, zu deren Verständnis umfassende, vielseitige Fachkenntnisse und streng geschultes Denken erforderlich sind. Um nun die wichtigsten Voraussetzungen für eine Durchdringung der ganzen Bevölkerung mit marxistischen Theorien zu schaffen, musste es eine der ersten Sorgen des Diktators Lenin sein, das Analphabetentum aus Russland verschwinden zu machen. Doch auch hier ließ er jedes Verständnis für die dazu erforderliche Zeit vermissen. In wenigen Wochen sollte eine mächtige Organisation zum Studium der modernsten pädagogischen Methoden geschaffen, mussten Bildungsanstalten errichtet, Kurse begründet und Propagandazüge mit Lehrbüchern bereitgestellt werden. Schon kurze Zeit nach dem Beginn aller dieser fieberhaft unternommenen Vorbereitungen, die dazu dienen sollten, das Fundament zur Europäisierung Russlands zu legen, verkündete Lenin mit der Gewissheit eines Hellsehers, bis zum 10-jährigen Jubiläum der Sowjetrepublik im Jahre 1927 werde das Analphabetentum gänzlich liquidiert sein. Vor den Augen Lenins, des Träumers, schwebte schon am allerersten Tage der Revolution die Vision eines Russland, das nicht nur das kulturelle und zivilisatorische Niveau von Westeuropa erreichen, sondern dieses sogar weit überschreiten solle. Während noch der Bürgerkrieg tobte und zu einer Zeit, als die Machtsphäre der Sowjetregierung gerade nur die weitere Umgebung von Moskau umfasste, sah Lenin die Elektrifizierung des ganzen Reiches bis in die entlegensten Dörfer vor sich. Er hatte von verblüffenden Resultaten gehört, die durch Elektrifizierung der Landwirtschaft in Deutschland, Frankreich und Nordamerika erzielt worden waren. Außerdem